Nach dem Stress zu Haus kann man ja endlich fahren. Mach's gut, auf Wiedersehen, stell das Essen doch warm. Die Lichtmasse weisen uns den Weg, wir können das Starten sehen. So ein Fußballtag, der wird wie immer schön. Unser Herz haben wir verschenkt, an jedem Wochenende. Es wird nichts Schöneres geben, Fußball unser Leben. Unser Herz haben wir verschenkt, an jedem Wochenende. Es wird nichts Schöneres geben, Fußball unser Leben. Wir schreien uns die Kehlen warm, wollen nur den Sieg. Wenn's mal nicht so läuft, diskutieren wir wie der Geier. Sitzplatzanalysen auf der Fußballfeier. Unser Herz haben wir verschenkt an jedem.